Im Spätherbst 2020 fand in Leipzig eine Wochenenddiskussion zu den Ideen Abdullah Öcalans statt. Zu Gast war Reimer, der Übersetzer der Bücher Abdullah Öcalans ins Deutsche und Mitglied der Initiative Freiheit für Öcalan. In 6 Blöcken wurde auf unterschiedliche Facetten grundlegender Gedanken eingegangen. Die Veranstaltung wurde aufgenommen und in 5 separaten Dateien nun veröffentlicht. Da allen TeilnehmerInnen versprochen wurde, ihre Stimmen nicht mitzuveröffentlichen, wurden ihre Beiträge von uns paraphrasiert und neu eingesprochen. Wir hoffen, wir sind mit Sorgfalt allen Menschen bestmöglich gerecht geworden. Die anschließende Veröffentlichung war nicht die Intention des gesamten Formats. Das lässt sich an den Hintergrundgeräuschen und den teilweise nicht eingebetteten Diskussionen nachvollziehen. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonspuren Menschen einen Einblick in die Gedankenwelt Abdullah Öcalans eröffnen und Lust auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und der Freiheitsbewegung im kurdisch-arabischen Raum machen. Alle Dateien findet ihr auf allesallen.noblogs.org. Viel Spaß! In der 2. der insgesamt 5 Dateien geht es um die dialektische Herangehensweise und Öcalans Geschichtsbild. Außerdem wird ein kleiner Schwenker in die Kritik von Hierarchien gemacht. Machen wir weiter mit dem nächsten Begriff, den ich gerne reinwerfen möchte. Und zwar, das ist Dialektik. Das ist so ein Beispiel dafür, wie Sachen gar nicht, also jetzt wenn man jetzt anfängt, so die letzten Bücher von Öcalan zu lesen, das wird da gar nicht groß erläutert oder gar nicht so richtig zum Thema gemacht, sondern das wird eigentlich mehr so vorausgesetzt. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass die Bewegung, das ganze Denken und Öcalans Denken und Schreiben hat halt auch eine Geschichte. Das ist alles sehr stark verwurzelt in dem marxistisch-leninistischen Denken, so was so der Stand war in der Türkei oder überhaupt da im Nahen Osten in den 70er Jahren. Und eigentlich quasi vorausgesetzt wird. Also das ist halt sozusagen der Grund, auf dem sich da die Bewegung entwickelt hat. Und wenn jetzt zum Beispiel er sich immer wieder mit der Frage des Staates auseinandersetzt und dann immer wieder argumentiert, ist das im Prinzip so eine Art Dialog mit den eigenen Wurzeln auch. Also es geht ganz stark darum, dass an dem Punkt halt ein Umdenken stattfindet gegenüber dem, was die Bewegung halt so vorher vertreten hat, was auch Öcalan vorher vertreten hat. Und andere Sachen, da findet halt kein sozusagen Umdenken statt, also was zum Beispiel die Dialektik angeht. Das wird eher dann noch ein bisschen weiterentwickelt oder verbreitert, aber das wird auch nicht mehr grundsätzlich erläutert. Also er macht ja quasi nicht so eine Art Lehrbuch der politischen Philosophie, wo von den Grundlagen ausgehend so alles erklärt wird, sondern das wird eigentlich vorausgesetzt. Ich bringe es gerne auf Veranstaltungen, dass ich das nochmal erläutere, weil ich den Eindruck habe, dass es gar nicht mehr so geläufig ist, worum es sich da überhaupt dreht. Für mich selber war das auch so, Dialektik fand ich immer sehr konfus und schwierig und das ist ja, keine Ahnung, fast schon esoterisches Wissen von Marxologen und so. Ich fand das immer schwierig, ich bin irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal gefragt worden, was ist das eigentlich mit Dialektik, weißt du das? Und ich habe gesagt, nee, weiß ich auch nicht so richtig. Und seitdem jage ich dem so ein bisschen hinterher und versuche das zu klären für mich. Also es ist tatsächlich gibt es das als Begriff wahrscheinlich schon sehr lange. Das haben schon ein paar so griechische Philosophen irgendwie aufgeworfen. Aber in das Denken der Linken Einfluss oder Einzug genommen hat das nach dem Tod von Hegel oder bei den jüngeren Hegel-Schülern. Und dann halt über Marx, die halt die Dialektik eigentlich zur Grundlage ihres Blickes auf die Welt gemacht haben. Mit Hegel hat so der Gedanke Einzug genommen, dass eigentlich alles historisch ist, historisch zu sehen ist, dass selbst unser Denken über die Geschichte ist historisch, also Teil von einer historischen Entwicklung. Es halt war gestern so, ist heute so, kann morgen schon wieder anders sein. Dass Begriffe eben historisch wachsen, das ist heute zum Teil so ein bisschen allgemein Wissen eigentlich, so dass halt irgendwie alles so ein bisschen historisch ist. War damals vielleicht noch in der Philosophie, das so radikal alles zu historisieren, ziemlich radikaler Ansatz, ein ziemlich revolutionärer Ansatz. Und Marx hat das ja dann aufgegriffen und das sehr stark auch politisch radikalisiert zu sagen, nicht? Also es werden halt alte Gesellschaftsordnungen brechen zusammen und werden hinweggefegt und nicht auch der, so wie der Kapitalismus den Feudalismus hinwegfegt, kann halt auch der Kapitalismus durch Revolution überwunden werden. Also ein Element von so dialektischem Denken ist halt so ein Denken in Prozessen, also dass halt Sachen sich ständig im Fluss befinden. Also vielleicht nicht ständig im Fluss, aber im Prinzip sich alles im Fluss befindet und eben Teil von einer historischen Entwicklung ist. Ein anderes Element davon, deswegen Dia, also zwei oder sagen zwei in Gegensätzen, ist das Denken in Gegensätzen. Also das in allem, was es so gibt, also in jedem Phänomen quasi schon sein Gegenteil auch existiert, die in einer gewissen Art von Spannung oder Konflikt stehen, aus der heraus sich Entwicklung ergibt. Das ist dann, wenn man so, ich glaube, was gab es im ersten oder im dritten Band, ist es in so einem Einleitungskapitel, ist so ein Absatz, da geht es so, wie eigentlich die Welt sich so entwickelt und da ist so eine ganz kurze Darstellung von dem, wie eigentlich Hegel so die Welt und das Sein interpretiert. Also zum Beispiel zu sagen, es gibt halt, es kann das Nichts geben, also sozusagen die Abwesenheit von Existenz, das Nichts, wenn im Universum nichts ist oder wenn kein Universum ist, dann ist halt irgendwie das Nichts. Und dann gibt es aber die Tatsache, dass nun aber was ist. Also es gibt halt Materie, es gibt Energie, es gibt irgendwie, es gibt was. Und es ist halt irgendwie, aus nichts wird halt was. Und deswegen habe ich sozusagen das Moment des Werdens da drin. Also ich habe diesen Widerspruch zwischen Sein und Nichtsein. Und da an dem Punkt, wo wir aufeinandertreffen, oder ich das halt beides da, gibt es halt das Moment des Werdens. Also dass halt ein Ding sozusagen sich von Nichtsein zu Sein bewegt und sozusagen sich im Fluss befindet. Also ganz grundsätzlich, das wirft Oetterle dann einfach mal so hin. Das ist halt so ein Verweis darauf, dass es die Dialektik zu seiner ganz grundsätzlich zu seiner Methode gehört. Dass er halt sich die Sachen immer in Prozessen so vorstellt. Das heißt, ganz praktisch auch, sich irgendwas, also irgendwas, was besteht, also zum Beispiel, so mal beim ganz Großen anzufangen, eine kapitalistisch geprägte bürgerliche Gesellschaft, nicht, ist halt in keinem Fall, so wie uns das gerne von ihren Propagandisten erzählt wird, irgendwie eine natürliche Ordnung, die halt irgendwie im Prinzip schon immer da gewesen ist, oder es ist auch nicht das Ende der Geschichte, also das, wo jetzt irgendwie, wenn das überall verwirklicht ist, dann keine Entwicklung mehr stattfindet. Es ist auch nicht widerspruchsfrei, also dass halt alle, keine Ahnung, alle Konflikte, die existieren, eigentlich nur so Randprobleme sind, weil eigentlich, wenn das halt überall durchgesetzt wäre, der Kapitalismus, würde sich auch Gerechtigkeit oder so einstellen, sodass es halt alles im Prinzip kompletter Blödsinn, sondern es ist eine Gesellschaftsordnung, die eben historisch entstanden ist aus Konflikten und Widersprüchen. Also im Konflikt mit vorherigen Gesellschaftsformen, durch in Kampf gegen diese, also es ist nicht einfach so alles so naturwüchsig, hat sich so weiterentwickelt oder so, sondern es gibt halt auf allen möglichen Gebieten Kämpfe um die Macht oder um die Wahrheit. Nicht, also auf dem Gebiet von, wie Sachen politisch organisiert sein sollen, Kämpfe von zum Beispiel Aufklärung gegen die katholische Kirche, also alle möglichen Arten von Konflikten, das ist ja auch sagen, in Marx' Geschichtserzählung nicht anders. Und so auf diesem, also in Form von diesem Muster, kann man sich halt eigentlich alles angucken. Das gilt auch für, also es hat halt Auswirkungen, nicht, dass halt nicht, also alles, was irgendwie ist jetzt, es ist halt alles von Konflikten geprägt, aber gleichzeitig auch veränderbar. Es gibt noch andere sozusagen Aspekte von dialektischem Denken und dialektischer Philosophie, aber das sind sozusagen zwei Wesen, die ich jetzt mal rausstellen möchte. Das betrifft zum Beispiel auch Individuen. Nicht? Also wir haben eine ganze Vielzahl von miteinander in Konflikt liegenden Tendenzen in uns. Widersprüche mit uns selber, mit der Gesellschaft als Ganzer, mit unserer Familie, mit anderen Leuten, mit den Verhältnissen, in denen wir leben. Und sind halt in der einen Situation, sind wir vielleicht widerständig, in der anderen Situation vielleicht angepasst. Das ist alles nicht irgendwie eine ganz, ganz klare Position, die wir da drin haben. Es gibt eine Vielzahl sozusagen von Konflikten. Es gibt aber gleichzeitig die Möglichkeit, aus diesen Konflikten zu was anderem zu kommen. Also die sich individuell weiterzuentwickeln, die Strukturen, in denen wir leben, weiterzuentwickeln. Man kann dieses Schema von Dingen, die sich im Konflikt weiterentwickeln zu was anderem, also dieses, ich verwende das jetzt eigentlich ungern, aber sozusagen das klassische Ding, was ja auch alle irgendwo im Kopf haben, ist auch nicht wirklich von Hegel selber, aber dieses Schema von These, Antithese, Synthese, das sollte man nicht so wörtlich nehmen, aber ist halt sozusagen die, vielleicht so eine Art Gedächtnisstütze, wie das so gemeint ist, nicht? Dass halt Dinge in Gegensätzen existieren und diese Gegensätze quasi durch die Bildung von was Neuem überwunden werden können, dass am Ende quasi beide nicht mehr da sind, sondern was Neues da ist. Das kann halt in ganz vielen Dingen stattfinden. Und das nimmt Öcalan sehr, sehr ernst. Also er nimmt das sozusagen als die einzig wirklich gültige Beschreibung von Entwicklung auch da. Also das ist für ihn auch gar nicht groß, keine Ahnung, stellt er gar nicht groß zur Diskussion. Ihm geht es eher darum, wie man das jetzt interpretieren sollte. Also wie man jetzt Hegel interpretieren sollte oder wie man halt die Wirklichkeit interpretieren sollte. Ob das halt sozusagen so eine, wie er das nennt, so eine stalinistische Interpretation ist zu sagen, das sind halt alles unversöhnliche Gegensätze und das muss halt irgendwie bis zum, die müssen sich da irgendwie bis aufs Messer bekämpfen und die vernichten sich halt gegenseitig und so entsteht dann halt was Neues. Nicht, oder ob man sagt, es sind eher so eine Art Verdrängung, dass das eine wächst und das andere schrumpft und man dadurch zu was Neuem kommt. Ja, das wäre dann halt so eher wie Öcalan Dinge interpretiert. Aber im Prinzip ist alles bei ihm dialektisch und das ist für ihn so eine Art Naturgesetz auch, obwohl er sich grundsätzlich gegen die Vorstellung von Naturgesetzen wendet. Also sagt die Natur sozusagen in, oder auch die Wissenschaft in Gesetzen zu denken, ist halt schon wieder gewaltförmig eigentlich, weil das ein also schon vom Denken her auf diesen staatlichen, hierarchischen, patriarchalen Strukturen beruht, die halt Gesetze sind. Und wenn ich sozusagen dieses Denken anwende auf meine Vorstellung von Geschichte oder von Biologie oder so in Form von Gesetzen, ist das quasi schon eine Fehlinterpretation oder eine reaktionäre Interpretation. Aber also in dem Sinne verwende ich nur diesen Begriff Natur. Also sozusagen alles ist für ihn dialektisch. Und das ist einfach gegeben. Warum reite ich da jetzt so darauf herum? Bei dieser Geschichtsinterpretation ist das sein Hauptargument oder ist ein wichtiges Argument dafür zu sagen, naja, wenn es halt dieses Patriarchat gibt, auf dem der Staat dann aufsetzt, geschichtlich, und halt alle Staaten, die wir eben in der schriftlich überlieferten Geschichte beobachten, halt so konzipiert sind, also dass sie halt patriarchal geprägt sind, wobei das Patriarchat am Anfang eigentlich noch schwächer durchgesetzt ist als später, das ist halt, wird halt mit der Zeit noch stärker, kann man beobachten, auch in den schriftlichen Quellen, also zum Beispiel an Gesetzessammlungen, so zum Familienrecht und zum Erbrecht und solche Geschichten. Dann muss es halt vorher ein anderes, ein Gegenpol gegeben haben, gegen den dieses System durchgesetzt worden ist. Also weil Dialektik. So ist halt sein Argument. Es muss halt quasi, da sich alles dialektisch entwickelt, er muss dieses System, sagen die Antithese sein zu was, was es vorher gegeben hat, das es überwunden hat. Und da ist sein Haupt. Also es gibt schon auch andere Argumente und andere sozusagen auch Forschung, auf die er sich stützt und so, aber sagt, das ist halt einfach logisch, muss das einfach so sein. Dass es halt vorher eine nicht-patriarchale Gesellschaft gegeben hat. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wie er einfach versucht, einfach super weit zurückzugehen. Er fängt eigentlich seine Interpretation von Gesellschaft, also auch weit davor an, vor sozusagen historischen Matriarchaten oder so, halt quasi bei der Urgesellschaft. Also es ist halt überhaupt nicht selten. In mehreren Büchern fängt er quasi bei der Menschwerdung aus gemeinsamen Vorfahren von heutigen Menschenaffen und Menschen an. Oder sogar, dass er wirklich, wie eben gesagt, zurückgeht bis zur Frage, nicht ist als Geist und Materie, ist das sowas wie das Vorhandensein von Materie und Energie als freiem Zustand der Materie? Und ist nicht alles, was wird, quasi letztlich aus dem Widerspruch zwischen Sein und Nichtsein herkommt? Also versucht einfach Gesellschaftsgeschichte möglichst tief in diesem universalen Gesetz von Werden durch Entwicklung, durch Widersprüche zu verankern. Das ist einfach so tief verwurzelt, dass er das gar nicht ausdrücklich immer wieder sagt, dass er jetzt an dem Punkt sozusagen dialektisch denkt. Das zieht sich, wie gesagt, sowohl durch seine Geschichtsbetrachtung durch, also die Art und Weise, wie er auf Geschichte guckt, und auch wie er Geschichte sozusagen einordnet im Verhältnis zum Beispiel zu Natur, also zu Biologie oder auch zur nicht belebten Natur, nicht, oder zur Entwicklung des Universums. Sagt es einfach nur, auch Gesellschaftsgeschichte ist eigentlich nur ein Abschnitt, ein Teil von der Entwicklung des Universums und können wir von daher auch in dem Zusammenhang betrachten, also dass es Dinge gibt, die fest sind und die variabel sind. Aber auch in der Frage von Organisation, dass er sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel bestimmte Erfahrungen in der nicht im Guerillakampf gesammelt und die Art und Weise, wie Krieg geführt wird, ist halt hauptsächlich durch männliches Handeln bestimmt. Und wie sähe es denn aus, wenn wir dagegen sozusagen als Gegenpol zu dieser bestehenden quasi gemischten, aber letztlich männlich geprägten Guerilla, wenn wir eine unabhängige, autonome Frauenguerilla hätten? Vielleicht würden die den Kampf ganz anders denken, vielleicht würden die den ganz anders planen und vielleicht hätte der auch andere Inhalte. Und das ist halt gut, also sozusagen das zu versuchen, okay, einen Gegenpol aufzubauen und die beiden ihren Konflikt auch austragen zu lassen, also halt den Kampf um sozusagen, oder die Diskussion, nicht den Konflikt darum, wie sollte der Kampf eigentlich geführt werden, und das dann nicht destruktiv zu nutzen, dass halt am Ende die eine Seite die andere platt macht oder so, sondern halt konstruktiv zu nutzen, zu sagen, okay, da ist halt eine gewisse Spannung, verschiedenen Ansätzen, und dass diese Spannung produktiv zu nutzen, hilft uns näher an die Wahrheit ranzukommen. Also er setzt sein ganzes Schreiben in den letzten Büchern fasst er immer unter den sozusagen den großen Horizont der Wahrheitssuche. Wobei Wahrheit eben was ist, wie in diesem Beispiel von so zwei konfligierenden, also im Konflikt stehenden Gruppen beschrieben, ist nicht irgendwie ein Satz oder ein Wissen oder ein Ding, bei dem man ankommt, sondern es ist eine quasi dialektische, historische Bewegung hin zum Besseren, zum Guten, zum Schönen. Also Ästhetik spielt dabei immer eine Rolle, zu sagen, nicht das, was gesellschaftlich gut ist, ist auch schön. Oder es sollte halt ein Teil, oder auch zu sagen, nicht das, was, wenn Sachen, also nicht, Patriarchat macht die Gesellschaft hässlicher. So, das war auch gestern in dem Video, was wir kurz gezeigt haben, zu sagen, dass wo, oder war auch in dem Video zu sagen, dass wo freies Dasein aufhört, wo eine Frau unter die Kontrolle eines Mannes gerät, weil sie ihn heiratet, also in einer traditionellen Form, da fängt sie an, hässlicher zu werden. Du hast halt alles aus diesem, seine Wurzeln in diesem Denken, zu sagen, eben alles, also die ganzen Konflikte und die produktive Austragung davon, führt halt zu einer Bewegung hin zu näher zur Wahrheit. Also Wahrheit ist halt nichts Festgeschriebenes, was man irgendwie nur finden muss oder was er schon festgestellt hat oder was die Klassiker schon festgestellt haben. Ich habe neulich diesen Kühlschrankspruch gesehen auf so einem Kühlschranksticker. Wie heißt das noch? Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Also das ist halt nicht der Wahrheitsansatz von Öcalan, wenn er sich da als Wahrheitssucher beschreibt oder die ganze Bewegung als eine, die sich zur Wahrheit hinbewegt, ist eher diese dialektische Entwicklung davon gemeint. An dieser Stelle wird gefragt, warum Öcalan den Gegenpol am Geschlecht festmacht und nicht beispielsweise am Alter oder dem sozioökonomischen Status. Wird Geschlecht nur als Beispiel herangezogen und er erklärt es eigentlich an mehreren Punkten oder warum liegt der Fokus so sehr darauf? Ja, also auch das hat sich tatsächlich ja geändert. Also die PKK hat sich ja gegründet als nicht Arbeiterpartei, wobei das im Türkischen tatsächlich geschlechtsneutral ist, also wie Workers im Englischen halt Arbeiterinnen beiden Geschlechts bezeichnen, ist halt auch im Türkischen so, aber es ist natürlich Der Punkt ist, es ist halt Arbeiterpartei, das heißt, es stellt sich in die Reihe mit nicht marxistisch-leninistischen Parteien, die sagen, die revolutionäre Klasse ist die Arbeiterklasse und das ist auch der Klassenwiderspruch innerhalb der Gesellschaft, ist der wesentliche, der historisch jetzt gerade in dieser Phase der Menschheit im Vordergrund steht und eben nicht der Geschlechterwiderspruch oder irgendwelche anderen oder auch selbst die nationale Frage ist halt sozusagen, nicht, die hätten sich auch gleich, keine Ahnung, nationale Befreiungsfront Kurdistans nennen können oder so, aber es ist halt sozusagen das Primäre war sozusagen die Wahrnehmung des Klassenwiderspruchs. Und das hat sich im Laufe der Zeit sehr stark geändert. Also durch eigene Erfahrung zu sagen, ja, es ist halt tatsächlich innerhalb der Gesellschaft der viel gravierendere Widerspruch ist tatsächlich der Geschlechterwiderspruch. So, und historisch, also er versucht hat, wie gesagt, ja immer weiter zurückzugehen, an die Wurzel zu gehen, von wirklich von dem Problem, wo kommen denn die Hierarchien her, wo kommt denn die Klassengesellschaft her? Weil natürlich die Vision war ja zu sagen, also wie halt alle nicht sozialistischen oder auch anarchistischen Bewegungen ja gesagt haben, wir wollen halt für die klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft. Und Öcalan dann immer anguckt, ja, warum hat das denn nicht geklappt? Also wo ist denn das Problem gewesen? Warum ist es denn das nirgendwo gelungen, wirklich die klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft zu errichten, trotz 150 Jahre Kampf mit wissenschaftlichem Sozialismus und allem drum und dran? Und dann nach und nach hat er sich immer weiter dahin bewegt zu sagen, ja, diese ganze Klassengesellschaft ist halt auch der jüngere Widerspruch und der ältere ist eigentlich das Patriarchat. Und er hat also die Frage mit alt und jung ist tatsächlich eine, die da seinerzeit, ich habe das ja vorhin kurz dargestellt, dass ich diese ich 1,5 Jahre lang irgendwie an Diskussionen da beteiligt war über diese Bücher. Das war tatsächlich ein heftiger Diskussionspunkt, weil als Öcalan das geschrieben hat, oder die späteren Bücher, vor allem jetzt Jenseits von Staat noch Gewalt, hat er sehr viel Murray Bookchin gelesen und bei dem spielt der Geschlechterwiderspruch nicht so eine Rolle, also gibt es halt so, aber es ist halt in keiner Weise so zentral wie bei Öcalan. Und dessen Hauptwerk, das heißt die Ökologie der Freiheit übrigens, also darauf bezieht sich auch der Buchtitel, da wird postuliert, dass eigentlich die Hierarchie in die menschliche Gesellschaft durch die Herrschaft von Alt über Jung kommt. Dass die Alten mit ihrer Erfahrung sich quasi in der Lage sind, Jüngere zu beeinflussen, zu steuern, für sich arbeiten zu lassen. Und so eine Hierarchie über Erfahrung und Wissen und dann eben gesellschaftlichen Einfluss entsteht, dass das die eigentliche Urhierarchie ist und dass Klassengesellschaft letztlich darauf zurückgeht. Und dann ging das halt wirklich heiß her, dass halt Öcalan das in einem Buch auch sozusagen anspricht. Es gibt natürlich auch diese Gerontokratie und die ist ja auch, das gilt ja auch sozusagen für die Weisen beiderlei Geschlechts. Und dann ging halt die Diskussion, ja, was ist denn jetzt eigentlich der eigentliche Ursprung und was kommt denn jetzt wirklich zuerst und was kommt später? Wichtig dabei ist, oder was sozusagen seine Interpretation dabei ist und was sich auch sehr stark auf Bookchin stützt, ist zu sagen, diese Hierarchie zwischen Menschen, also dass es die halt gibt und dass wir daran gewöhnt worden sind, in Hierarchien zu denken, also irgendwelche Abstufungen zwischen Menschen zu machen und sie nicht alle als grundsätzlich komplett irgendwie gleich und gleichwertig zu betrachten, hängt erstmal ganz eng zusammen mit der Betrachtung oder mit der Annahme einer Hierarchie zwischen Mensch und Natur. Also dass nicht so klassische Formulierungen, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll als angebliches Gebot eines Gottes. Da ist halt schon so eine ganz klare Hierarchie drin. Das ist halt zuerst mal gibt es ja sowieso schon Gott, der den Menschen irgendwas sagt und dann gibt es halt, der sagt ihnen halt, die Menschen sollen sich die Natur untermachen. Also halt so eine doppelte Hierarchie. Und da nicht, guckt halt Öcalan sich an, ja, wie war denn das vorher? Also was war denn quasi vor der Hierarchie da? Und die Forschung gibt halt her, dass alle, also ursprünglicheren Gesellschaften, Gemeinschaften eine Art von animistischem Denken haben. Also dass sozusagen, dass sie erkennen, ja, Menschen sind irgendwie beseelt, das sind nicht nur irgendwie Fleischhaufen mit Knochen, die durch die Gegend laufen, sondern die haben halt eine Art von Seele, also irgendeine Vorstellung von, dass es halt irgendwas gibt, was sie beseelt, also was sich vielleicht in Träumen äußert oder in Ideen oder in Geistesblitzen oder keine Ahnung was. Und das eben auch anderen Teilen der Natur zugesprochen wird. Also dann wird gesagt, wenn ich halt eine Seele habe, dann hat halt dieser Vogel, der halt so rumflattert, wie irgendwie mir Träume kommen oder so, dann hat der vielleicht auch eine Seele. Nicht? Oder dann hat auch der Baum hat eine Seele, bis hin, dann hat der Berg auch eine Seele. Also alles wird irgendwie als beseelt gedacht. Das ist offensichtlich die Urform von ganz vielen religiösen Vorstellungen. Da sagt dann Bookchin, und das bedeutet halt, dass es diese Hierarchie eigentlich noch so gar nicht gibt. Dass man sich nicht als als Mensch jetzt nicht als sich über dem Rest der Natur oder quasi sogar außerhalb der Natur bestehend begreift, wie das halt einem Menschen im Kapitalismus durchaus passieren kann. Er sagt, ich lebe halt in der Stadt, ich lebe halt, ne, ich bin halt, stehe, ich habe mir halt die Natur wirklich untertan gemacht irgendwie. Es gibt Leute, die das Essen für mich ranschaffen und ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Sondern zu sagen, nee, ich bin Natur, ich bin Teil der Natur und der Rest der Natur steht halt irgendwie auf der gleichen Ebene. Also dieses klassische Bild ist halt dieses, was man so kennt, ist, dass sozusagen die amerikanischen Ureinwohner nach der Jagd von den Bison halt den Bison da, wenn sie ihn erlegt haben, um Verzeihung bitten, dass sie ihn halt töten mussten, weil der Stamm das Fleisch braucht. Das halt drückt halt ein ganz anderes, das ist so ein klassisches Beispiel, drückt halt ein ganz anderes Verhältnis zwischen, nicht, also mir und meinem, dem Tier aus, als, keine Ahnung, das Hähnchen bei Lidl in der Plastikverpackung, die aus dem Schlachthof kommt, so. Und die Frage ist dann sozusagen, wo kommt diese Hierarchie her, dass es die halt jetzt gibt und es halt vorher nicht gegeben hat. Nicht? Und Öcalan steht halt ganz klar auf der Seite von denen, die dann sagen, das ursprünglich ist halt, dass es irgendwie diese Gesellschaft, die von der Frau geprägt war, also die halt ganz anders organisiert war in Bezug auf füreinander sorgen und miteinander alles teilen und sich als Teil einer Gemeinschaft, eines Clans so zu begreifen, wie wir auch Teil einer Natur sind. Oder so, dass das halt irgendwie gelungen sein muss, den Männern das umzudrehen, Besitzansprüche anzumelden, also mit einer patriarchalen Familie zu sagen, die Kinder sind halt mein Eigentum, die Frau ist mein Eigentum, ich kann hier irgendwas abstecken und sagen, der Acker hier ist mein Eigentum. Und da unabhängig, jetzt so ein bisschen unabhängig von der Reihenfolge, also was halt historisch sozusagen zuerst da war, sagt, das ist halt das, was da gelungen ist, zu etablieren, die Hierarchie zwischen den Geschlechtern, ist ja der ganz grundlegende Widerspruch, auf dem auch alle anderen Herrschaftsverhältnisse aufbauen. Also Klassengesellschaft kommt halt danach, kommt auch logisch danach. Also erst durch diese Ungleichbehandlung von Menschen, anders als eben in der Clangesellschaft, wo halt alle darauf bedacht sind, dass halt alle irgendwie überleben und es ihnen gut geht, Gemeinschaften hierarchisch zu denken, ist die Grundlage dafür, auch so eine hierarchische Struktur innerhalb der Gesellschaft zu haben. Also, dass mir mehr zusteht, weil ich irgendwas bin. Deswegen kann ich mehr Besitz haben und den kann ich dann an meinen Sohn vererben und solche Geschichten. Das ist für ihn eben ganz, ganz zentral. Und weil es so zentral ist, sozusagen, sagt er, das ist auch der Grund, warum das so wenig beachtet worden ist. Also, dass es halt in 150 Jahren Sozialismus gelungen ist, immer wieder das zum Nebenwiderspruch zu erklären. Sagen, ja, wenn erst die Arbeiter die Macht haben, nicht, oder wir den Sozialismus aufbauen, so, dann können wir uns um die Geschlechterfrage verstärkt kümmern oder so. Das ist halt der falsche Ansatz. Wir müssen das von Anfang an von der Richtung her denken, gleichzeitig auf jeden Fall mitdenken. Sonst kann Befreiung nicht gelingen, sondern wird immer in irgendwelchen Sackgassen wieder landen. Hier kam die Bitte, diese animistischen Gesellschaften zeitlich einzuordnen. Von welcher Zeit wird da gesprochen? Ja. Also animistische Vorstellungen gibt es also immer noch also es ist sozusagen auch nicht, also sozusagen das ist auch sozusagen ein Teil nicht von diesem Geschichtsbild von Öcalan. Ich bin ja schon sehr stark auch beim Geschichtsbild, dass er sagt, es werden halt Gesellschaftsformen nicht voneinander komplett abgelöst, dass sie halt verschwinden, sondern es sind halt Elemente, werden immer aufgehoben und weitergetragen. Also animistische Vorstellungen, so gibt es durchaus auch heute noch, zum Beispiel in Japan, in verschiedenen religiösen Vorstellungen. Das ist halt ganz groß bei so Nomadengesellschaften, also in Zentralasien auch noch. An dieser Stelle wird von einer Person beigetragen, dass die Vorstellung von Hasen und Eiern zu Ostern auch ein vorchristlicher animistischer Brauch ist, den wir hier übernommen haben. Es gibt auch in Kurdistan tatsächlich Vorstellungen, die sich da so ein bisschen gehalten haben in verschiedenen Glaubensvorstellungen, aber sozusagen, dass das die wesentliche Form des Denkens von Menschen über sich selbst und über ihre Umgebung ist, das ist quasi Also ist quasi abgelöst worden oder ist verdrängt worden nach und nach durch mythologische Vorstellungen eben von einzelnen Wesen, die irgendwo drin leben. Also es ist nicht sozusagen, nicht der Berg und alle Berge teilen sich so eine Seele, sondern sagen, es gibt den Berggott, so, oder die Berggöttin, nicht? Oder es gibt den Donnergott oder so. Das ist sozusagen die neuere Vorstellung. Und das, was davor liegt, ist halt animistisches Denken. Das heißt, also man kann das natürlich sehr schlecht sozusagen zeitlich eingrenzen, wo das entstanden ist, aber schwerpunktmäßig auf jeden Fall alles quasi vor der, also möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit vorwagen, aber quasi vor der Entwicklung von Sesshaftigkeit und Landwirtschaft eigentlich, also wo Menschen nicht schwerpunktmäßig ihre Nahrung selber produziert haben, sondern auf das angewiesen sind, was halt da war, also es zu sammeln, zu finden, auszugraben, vom Baum zu pflücken, nicht, oder zu jagen. Das heißt, also sozusagen im Nahen Osten hat die Sesshaftwerdung angefangen, so ungefähr, also angefangen vielleicht nicht, aber sozusagen wurde halt ein großes Ding so um vor 12.000 Jahren. Hier wird eine Frage gestellt, und zwar würdest du den Prozess der Sesshaftigkeit und Landwirtschaft und letztendlich dann der Staatenbildung in Zusammenhang mit der Entwicklung von Hierarchien bringen? Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ist halt, also ganz grob gesagt, beinahe, also sozusagen das, wo Öcalan auch die Urform von, also das hat er sich jetzt nicht alles selber ausgedacht, da hat er auch ganz viel zu gelesen, aber sozusagen, was er mal beschreibt, diese Urform von Gesellschaft ist halt die Clan-Gesellschaft. Da gibt es auch verschiedene Namen für. Das ist das, was dann bei Marx und Engels dann die Urgesellschaft ist oder der Urkommunismus. Das sind halt offensichtlich in vielen Teilen der Welt ganz ähnlich strukturiert Gemeinschaften, die nicht so groß sind, also vielleicht 30 bis 100 Leute, kann man sich so vorstellen. Also mag auch regional unterschiedlich sein. Also früher wurde das auch Horde genannt. Und das ist halt eine Form des Zusammenlebens, die quasi über viele Jahrhunderttausende irgendwo existiert hat. Also das ist halt ähnlich wie, also ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, wie so eine Affenherde quasi auch, ne? Also halt. Die ziehen halt zusammen durch die Gegend, gehören aber irgendwie auch verwandtschaftlich zusammen. Also zumindest ist halt klar, irgendwie welche Kinder, also welche Frau welche Kinder geboren hat, sodass die ja irgendwie zugehören. Und in so einer, also in so einem nomadischen oder teilnomadischen Leben macht halt eine Anhäufung von Eigentum zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, hier der Baum gehört mir, das hat halt keinen Sinn, weil den kann ich nicht mitnehmen, wenn ich durch die Gegend ziehe. Ich kann auch, selbst wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche Gefäße produziere, also in einem späteren Stadion, sagen, der große Pott mit dem Olivenöl, der 50 Kilo Kanister gehört mir, macht halt auch keinen Sinn, weil da muss ich ihn auch durch die Gegend schleppen. Also so, in solchen Gemeinschaften ist halt alles, es wird halt alles geteilt. Es ist das Wesentliche, dass halt überlebt wird, dass das Leben weitergegeben wird, dass eben Kinder aufgezogen werden, dass die nicht sterben. So, und mit der Sesshaftigkeit und dem Ackerbau besteht überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass Einzelne oder auch Gruppen dann mehr haben als andere. Also, ne, den größeren Kornspeicher oder das dickere Schwein oder, keine Ahnung, die größere Kuhherde oder so. Da fängt das überhaupt an, dass du eine materielle Möglichkeit hast, größere gesellschaftliche Unterschiede zu haben. Aber auch das dauert eine lange Zeit, bis sich das durchsetzt. Zum Beispiel sieht man das an so archäologischen Ausgrabungen von so frühen Siedlungen. Das ist halt über viele, viele Jahrtausende so, dass halt alle Hütten gleich groß sind oder alle Gebäude gleich groß sind. Und dauert sehr, sehr lange, bis du innerhalb von einer Siedlung das zeigen kannst, dass am einen Ende der Siedlung irgendwie größere Gebäude sind. Also entweder überhaupt ein zentrales Gebäude, wo halt dann man sagt, okay, da ist halt irgendwie so ein Tempel vielleicht oder wie heißt das, so ein Rathaus oder sozusagen so ein Dorfherrscher irgendwie lebt oder so, oder jedenfalls irgendein Ding, ne, bis du hin später dann hast, dass du halt quasi in so größeren Dörfern Teil hast, wo alle Häuser ein bisschen größer sind und im anderen hast du halt so kleine Hütten, also dass du solche beobachtbaren Hierarchisierungen hast, das dauert sehr, sehr lange, bis sich das überhaupt durchsetzt. Und das ist halt, also da reden wir jetzt von einer Zeit von so quasi also vielleicht 8000 vor Christus oder so. Hier wirft eine Person eine Theorie ein, von der sie gehört hat, die erklären will, wie es zum hierarchischen Unterschied zwischen Mann und Frau kam. Und zwar war es so, dass in den nomadischen Gesellschaften dieses mythologische Verständnis von der Mutter Erde vorherrschte, von der man in wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnis immer wieder profitiert und der man in gewissem Maße aber auch Leid zufügt, indem man beispielsweise Tiere töten muss. Dort wird also auf einer sehr respektvollen Ebene gehandelt. Und mit der Sesshaftwerdung und dem Ackerbau wurde die Frau weiterhin als Mutter Erde wahrgenommen. Aber dadurch, dass sich die Menschen die Erde und Felder untertan gemacht haben, wurde eben auch die Frau untertan gemacht. Und Belege dafür gibt es in nahezu allen religiösen Schriften. Da gibt es dann den Aufruf, gehe zu deiner Frau und bestelle sie, also im Sinne von Acker bestellen, pflügen. Der Mann legt also in der Frau seinen Samen, deswegen muss er sie sich untertan machen, um von ihr leben zu können. Und in dieser Herangehensweise ist eben auch klar, dass ein Kind dem Mann gehört, denn er ist das erschaffende Element und die Frau nur das bergende Element. Und die Person fügt dann noch hinzu, dass es ja auch in frühen nomadischen Gruppen schon Statussymbole für bestimmte Leute gab, die in der Gruppenhierarchie besondere Plätze eingenommen haben. Schmuckstücke beispielsweise oder solche Dinge, die nur auserwählte Leute bekamen. Genau, aber das ist also sozusagen innerhalb von so einer nomadischen Gruppe, Hierarchie ist halt relativ begrenzt. Also heutige nomadische Gruppen ist das nochmal anders, weil die alle in Kontakt mit staatlichen Gesellschaften stehen, also halt auch häufig sehr stark patriarchal organisiert sind, heutige Nomaden. Das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit so frühen Vorgeschichte. Aber was du sagst, Mutter Erde ist ja auch schon eine, quasi schon eine spätere Form von Mutter Natur. Genau, es ist ja richtig. Also gibt es ja auch, dass viele Erdgöttinnen weiblich sind. Aber das ist ja sozusagen an dem Punkt eine Perspektive, wo auch das Bearbeiten von Erde schon eine Rolle spielt. So Mutter Natur ist ja sozusagen noch weiter. Also es ist halt klar, irgendwie das menschliche Leben kommt von der Frau. So ist halt klar. Es ist halt überhaupt nicht klar, dass da Männer überhaupt eine Rolle bei spielen. So ist halt klar, alles, was lebt, wird von Frauen hervorgebracht. Nicht? Und deswegen ist halt auch alles, was um uns rum lebt, ist halt Teil von der Mutter Natur, die halt alles Lebendige und sich Bewegende hervorbringt. So, und das kehrt sich damit um, wenn ich zum einen weiß, wie Sexualität funktioniert, dass halt da tatsächlich der Mann auch irgendwie eine, wie auch immer geartete Rolle spielt. Und das eine Analogie herstelle zwischen, nicht, da ist ein Boden, das ist eine Erde, in die ich was einpflanze und einen Samen einbringe, deswegen heißt das ja auch gleich sozusagen in der Deutsch und vielen anderen Sprachen, wo ich dann sage, ja, also da kriegt der Mann halt dann eine große Rolle. Das ist tatsächlich genau das. Also genau so eine Entwicklung hat da historisch stattgefunden und sie hat halt eben nicht nur, das ist bei Öcalan auch ganz wichtig, es geht halt nicht nur um so eine theoretische Entwicklung, sozusagen, das ist halt so ein theoretisches Konzept, sondern er versucht halt schon, das auch historisch zu erden, zu sagen, ja, nicht, wir gucken, es gibt halt Archäologinnen, die das eben nachgewiesen haben, nicht, dass halt solche Veränderungen in der Art und Weise, wie man über Natur oder über den Acker oder über die Frau, über den Mann spricht, halt stattgefunden haben. Das lässt sich tatsächlich auch datieren, wenn man sich eben Texte anguckt, wie sich da das Erzählen, das Reden darüber verändert hat. Eine Person stellt hier die Nachfrage, ob Öcalan ein Verständnis davon hat, was die Wahrheit ist. Durch historisch-dialektische Umbrüche kommt der Mensch nach Öcalans Verständnis ja der Wahrheit näher. Und auch wenn Öcalan nicht festgelegt hat, was das ist, muss er durch das Dialektische ja eine Idee davon haben, was die Wahrheit ist. Ja, hat er schon, aber das ist eher eine, also sozusagen nicht eine Beschreibung der Inhalte, was sozusagen Wahrheit ist, sondern eher eine Beschreibung, wie ich das, also der Methode, wie ich das sozusagen erkennen kann, ob irgendwas jetzt wahrer ist oder falscher. Und das ist für ihn ja der einfache Maßstab, ist es, ob es der Gesellschaft nützt oder schadet. Also ganz, ganz simpel gefasst, auf die einfachsten Nenner gebracht. So ist dann zum Beispiel, also sozusagen die ganze Entwicklung der Welt und des Universums und so und der Gesellschaft ist ja bei Hegel so eine Bewegung hin zu mehr Vernunft, weil eben ja Öcalan eben auch dieses Vernunftmodell, dieses Aufklärerische eher kritisiert. Bei ihm ist es halt eher eine Entwicklung zu mehr Freiheit, aber gleichzeitig auch eine Entwicklung zu einer mehr Möglichkeit von Wahrheit. Das soll heißen, sagt der Mensch ist ja Teil der Natur, er ist aber er hat eine gewisse Besonderheit, weil er in der Lage ist, über Natur und Geschichte nachzudenken. Also nicht Tiere haben halt, also wir wissen nicht, wie viel sie denken, erkennen, planen können, So, da ist auch viel im Fluss der Wissenschaft, aber wir dürfen annehmen, dass sie vielleicht wenig Vorstellung von Geschichte haben. Also sie haben vielleicht eine Vorstellung von der Welt um sie herum und von ihrem Zusammenleben oder so, aber wahrscheinlich vielleicht keine Vorstellung von Geschichte. Und da ist der Mensch durch die Möglichkeit, mit Sprache Erfahrungen und Wissen weiterzutragen, halt in der Lage, eine ganz andere Vorstellung von Geschichte zu entwickeln. Und mit auch der modernen Wissenschaft jetzt halt eine sehr, sehr viel Wissen anzuhäufen über zum Beispiel jetzt die Geschichte des Universums, also mit archäologischen Methoden, irgendwas auszubuddeln und festzustellen, was vor einer Million Jahren stattgefunden hat, das hat halt sozusagen nur der Mensch. Das heißt, da wird eine Menge Wissen angehäuft, das wird aber die Frage, ob das halt irgendeinen Wert als Wahrheit hat, ist halt, ob ich jetzt so ein Wissen dazu nutze, um, keine Ahnung, eine Atombombe zu entwickeln und 150.000 Leute auf einen Schlag auszuradieren. Ist halt auch Wissenschaft, ist aber in Öcalans Sinne dann kein Schritt zur Wahrheit oder ist halt kein Erkenntnisgewinn von Wahrheit. Während wenn ich in der Lage bin, die Geschichte von menschlichen Hierarchien aufzudecken, zu verstehen, wie kam es zum Patriarchat, wie kam es zur Klassengesellschaft, wie kam es zu staatlichen Hierarchien und das dann nutze, um diese Hierarchien auch wieder abzubauen, das ist dann halt ein Schritt zu mehr zu Wahrheit, also zu wirklich wahrer Erkenntnis. Das bleibt aber, also ein bisschen bleibt das auch unbestimmt bei ihm, ne? Also es ist halt nicht sozusagen das Ding zu sagen, das ist jetzt sozusagen wahr, das ist eine wahre Erkenntnis, sondern jetzt sagen, der gesellschaftliche Prozess, der zum Aushandeln von mehr Freiheit führt oder der halt zum Guten führt, also zu dem, was Menschen als gut erkannt haben und aber dann auch die Gesellschaft dahin entwickelt. Also zum Beispiel ist halt allen klar, es wäre halt gut, wenn Leute nicht hungern würden so auf der Welt, aber es findet halt statt. Und deswegen kann halt ganz simpel gesagt Kapitalismus nicht gut sein, wenn der die Welt so organisiert, dass halt Leute hungern, während anderswo Lebensmittel vernichtet werden. Und wenn es halt gelingt, Wissen zu nutzen, um Gesellschaft so umzugestalten, dass es eben nicht mehr stattfindet, das ist dann halt ein historischer Schritt zu mehr, zu wahrer Erkenntnis oder zur Wahrheit. Eine Person meldet sich zu Wort und sagt, dass vorhin ja geschichtlich über beseelte Tiere gesprochen wurde und darüber, Dinge in der Natur als Subjekte zu betrachten. Und die Person fragt, ob Öcalan eine aktuelle Vorstellung über die Ansicht hat, Naturgegenstände oder Sachen wie einen Baum oder ein Tier als Subjekt mit einer Seele zu sehen. Also, ich weiß nicht genau, was er dazu gelesen hat. Er sagt an so ein paar Stellen, es gibt ja wissenschaftliche Erkenntnisse, dass jetzt auch Pflanzen eine Seele haben oder so. Das schmeißt, also es wirft einfach so in den Raum. Deswegen weiß ich genau, also auf welche Art von Forschung er sich da bezieht. Er sagt dann auch, also die Formulierung von ihm ist dann halt auch so, alle wissenschaftlichen Studien deuten darauf hin, dass, also nicht sozusagen, dass es halt Leute gibt, die das auch sagen, sondern sagen, das ist sozusagen Stand der Wissenschaft. Weiß ich tatsächlich nicht, aber was er eben mehr diskutiert als die Frage, sind jetzt auch Pflanzen und Tiere Subjekte, ist halt die Kritik von diesem Subjektverständnis überhaupt. Anstatt jetzt sozusagen Tiere auch auf das Level von Menschen zu heben, zu sagen, ja, die sind halt auch Subjekte, die halt auch was können, was irgendwie der Rest der Natur nicht kann, da fragt er halt diese grundsätzliche Hierarchisierung, dass sich Menschen als Subjekte oder vielleicht Menschen und Tiere sozusagen als Subjekte begreifen und andere Dinge aber als Objekte, die dadurch einen anderen Status bekommen, der halt, also letztlich, um es klar zu sagen, halt ausgebeutet werden können, weil sie eben nicht diesen Subjektstatus haben, sondern nur Objekte sind. Also so, dass, keine Ahnung, ne, der Ackerboden oder das Öl in der Erde oder so, das sind halt Objekte, über die die Subjekte dann verfügen können. Also grundsätzlich stellt er schon diese Art der Hierarchisierung in Frage. Und deswegen ist dieses Beispiel wirklich im Wesentlichen zu fragen, sind wir sozusagen Menschen, die als Subjekte, als ne, wissenschaftlich denkende Personen halt über die Natur nachdenken und Erkenntnisse über sie gewinnen? Oder sollten wir halt nicht so wie der amerikanische Ureinwohner vor dem Bison da mit tiefem Respekt von der Natur erfüllt sein und sagen, ja, wir stehen da nicht drüber, sondern wir sind Teil davon. Und begegnen uns damit sozusagen mit allem was um uns rum ist, auf der gleichen Ebene. Das ist halt sozusagen nicht das, was bei Bookchin halt den Unterschied ausmacht zwischen wirklich ökologischem Denken, nämlich sich als Teil eines ökologischen Netzwerkes zu sehen und diese Hierarchie nicht zu haben und Umweltschutz zu sagen, ich will, dass meine Umwelt gesund und sauber und grün ist, damit ich halt was zu essen habe und mein Garten schön ist und ich weiter halt so wirtschaften kann wie bisher, nur halt ein bisschen grüner. Also sozusagen auch die Frage von der ganzen Diskussion von Umweltschutz und Ökologie im 21. Jahrhundert ist halt damit sehr viel radikaler gestellt, die Frage. Es ist halt viel, also ich sozusagen, das, wovon wir jetzt gesprochen haben, sind ja einfach sehr, sehr grundsätzliche philosophische Fragen. Wirklich, er ist ja, also man scheut sich ja immer sozusagen zu sagen, er ist halt ein Philosoph, weil das ist ja dann, keine Ahnung, klingt halt wie alter Mann mit langem Bart oder so, dass man, was man nicht wirklich lesen muss oder so, weil halt so, aber, ne, also das, aber das sind halt, also es gab halt Zeiten, wo sozusagen revolutionäre Bewegungen immer auch sagten, ja, wir müssen halt einen philosophischen Blick auf die Welt haben. Wir können nicht einfach nur das, was andere auch machen, ein bisschen radikaler machen. Das ist halt dann so ein radikaler Liberalismus. Da lande ich halt sehr schnell, keine Ahnung, wieder im System. Ich brauche halt eine andere Philosophie. Aber es sind halt, also die Sachen, über die wir jetzt gerade reden, sind ja wirklich so philosophische Konzepte und grundsätzliche Blickwinkel auf die Welt. Und Öcalan ist aber gleichzeitig, ist er ja auch Politiker und auch unglaublich pragmatisch. Na, also er sagt halt, also wenn wir über Ökologie nachdenken, dann sollten wir halt so drüber nachdenken, dass es halt nicht sozusagen irgendwie nur eine Frage von Umweltschutz ist, sondern halt wirklich von der Frage, was ist sozusagen, weil das eben in ganz viele andere Bereiche auch reinspielt. Also nicht die Frage, ob sagen Wissenschaftlerinnen da irgendwo hingehen und irgendwas erforschen, nicht, oder ob es Lehrende gibt, die anderen Leuten was beibringen, nicht, oder ob das ein gemeinsamer Prozess ist, in dem wir uns befinden, was wir vorhin gesagt haben, die Hierarchien beim Lernen und bei den Lehrenden. Wenn ich sozusagen grundsätzlich einen Anspruch habe, dass die Hierarchien nicht stattfinden sollten, also egal, ob es unser Blick auf die Welt ist oder unser Blick auf das Bildungsprogramm des nächsten Winters, ist das halt ein Ansatzpunkt, anhand dessen man tatsächliche Sachen sehr radikal kritisieren kann, immer. Also immer einen Bezugspunkt hat, sozusagen Hierarchien noch stärker abzubauen und das irgendwie zu hinterfragen. Gleichzeitig, wenn er aber Politikvorschläge macht zum Thema Umweltschutz, die sind halt einfach sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr einfach und sehr, sehr, halt nur so Anfangspunkte. Nicht zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, in Kurdistan ist halt durch irgendwie 10.000 Jahre Landwirtschaft, sind halt weite Gebiete, sind halt schon fast Wüste, obwohl das halt sehr Fruchtbares ist, so, nicht, und macht einfach Baumpflanzprogramme. Also jeder sollte, ist in der Lage, einen Baum zu pflanzen. Ja, wir können halt die Wälder wieder herstellen, wenn wir halt, wenn sozusagen unser erster Schritt ist, irgendwie Bäume in Kurdistan zu pflanzen. Das ist halt eine sehr, sehr simple Umweltschutzmaßnahme, die eigentlich sehr, also sozusagen oberflächlich sehr wenig mit solchen radikal ökologischen Ansätzen zu tun hat. Und bei Öcalan findet man halt immer auch beides. Nicht? Also einerseits sehr, sehr grundsätzlich, sehr, sehr fundamentale und radikale Kritik, andererseits sehr, sehr, sehr einfache, pragmatische Vorschläge, wo man halt schon mal anfangen könnte, auch wirklich was zu machen und sich nicht nur hinter Büchern zu vergraben. Also was dann auch in einem gewissen Spannungsverhältnis steht, was dann halt auch nicht sehr radikal wirkt, zu sagen, ja, die Umweltbewegung im Kurs, dann sollte halt damit anfangen, ein paar Bäume zu pflanzen, ist halt, ja, also wirkt halt nicht so super radikal. Aber das Denken, was er halt auch zu transportieren versucht, ist halt schon sehr, sehr radikal.